Das Blut ist also das Alpha im Leben und in der Kultur eines Volkes, kann aber schnell das Omega seines Todes werden, wenn die unabdingbaren Naturgesetze der Homogenität nicht mehr beachtet werden. Revolution des Bodens, denn der Boden verwurzelt die Menschen in ihrem Lebensraum. Der Boden als der räumliche Träger des Blutes verlangt aber klare Grenzen und einen gebührenden Schutz, eine identitätsbewahrende Abgrenzung, ohne die es keine Vielfalt gäbe, betont Eibel Eibesfeld.